empfind ich helle Angst und Pein, empfind ich helle Angst und Pein, helle Angst und Pein. Empfind ich helle Angst und Pein, empfind ich helle Angst und Pein, doch muss mich stell ich in dem Herzen ein rechter empfind ich helle Angst und Pein, empfind ich helle Angst und Pein, helle Angst und Pein. Empfind ich helle Angst und Pein, empfind ich helle Angst und Pein, bestell ich in dem Herzen ein rechter Freuden Himmel sein. Der kann auch ohne Messe schmerzen, an seinen leichten Nebel trennen. Schmerzen als einen leichten Nebel und Pein, empfind ich helle Angst und Pein, helle Angst und Pein. Empfind ich helle Angst und Pein, empfind ich helle Angst und Pein, doch muss mich ein rechter Freuden Himmel sein. empfind ich Hölle, Angst und Bein. Empfind ich Hölle, Angst und Bein. Hölle. Ein rechter Freund.